Die koreanische Zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte einen Kommentar mit dem Titel »Die Festigung des Bündnisses führt zum Selbstuntergang«. Im Kommentar hieß es: Zurzeit redet die südkoreanische Regierung öfters von der Festigung des Südkorea-USA-Bündnisses. Bei Gesprächen mit dem parlamentarischen Vizeaußenminister der USA, der vor einigen Tagen in Südkorea einreiste, sprachen die südkoreanischen Beamten vom festen Südkorea-USA-Bündnis und der Schaffung des Fundaments für die weitere Festigung des Bündnisses. Sogar der südkoreanische Präsident verwies im Interview mit den US-amerikanischen Medien auf die Südkorea-USA-Zusammenarbeit bei wichtigen offenen Fragen einschließlich der Nordkorea-Politik und den Ausbau der Beziehungen der Freundschaft und Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Das südkoreanische Außenministerium betont, dass das Südkorea-USA-Bündnis das Fundament für Diplomatie und Sicherheit sei und bemüht sich darum, beim US-amerikanischen Heer Gefallen zu finden. Diese lächerliche Schmeichelei, bei der man vor der USA-Reise des südkoreanischen Präsidenten seinem Herrn um den Bart geht, ist eine erbärmliche Handlung derjenigen, die in Unterwürfigkeit gegenüber den USA befangen sind. Die Festigung des Südkorea-USA-Bündnisses ist im Wesen nach die Vertiefung der Beziehungen der Unterwürfigkeit und Unterjochung Südkoreas gegenüber den USA. Die Festigung des Bündnisses für koloniale Unterjochung bedeutet, dass die Politik und die Wirtschaft Südkoreas und das Existenzrecht seiner Bevölkerung sowie die Frage der Wiedervereinigung des Heimatlandes, lang gehegter Wunsch der Nation für Atomkrieg der US-Imperialisten geopfert werden. Dass sich die gegenwärtige südkoreanische Regierung vernunftlos für die Festigung des Südkorea-USA-Bündnisses einsetzt, ist ein Verrat an der Bevölkerung, die mit den Kerzen in den Händen für Souveränität, Demokratie und Landesvereinigung gekämpft hat. Wenn die südkoreanische Regierung auf ihre anachronistische Politik der Angewiesenheit auf die äußeren Kräfte nicht verzichtet, wird sie, wie das ehemalige landesverräterische Pakgune-Regime, das von der Bevölkerung im Stich gelassen und in die Mülltonne der Geschichte geworfen wurde, einen elenden Untergang erleben. Die Festigung des Südkorea-USA-Bündnisses führt zum Selbstuntergang. Das war Kommentar der koreanischen Zentralen Nachrichtenagentur.